WDR 5. Neugier genügt. Es war so, ich habe mit Kollegen so eine Kneipentour gemacht und ich war dann auf dem Weg nach Hause, das war so gegen Mitternacht und bin dann überfallen worden. 3 Jahre ist es her, dass Burkhard D. ganz in der Nähe seiner Wohnung im Westfälischen brutal zu Boden geschlagen wurde. An die Tat selbst kann sich der 60-Jährige nicht erinnern, wohl aber an seine Versuche, Hilfe zu bekommen, als er irgendwann wieder zu sich kam. Dann habe ich versucht, mich aufzurappeln, was also halbwegs ging, und habe mich dann am Bordschein gesetzt, so am Straßenrand, weil ich versucht habe, ein Auto anzuhalten. Es fuhren auch ein paar Autos vorbei, es hielt aber niemand. Und dann war zum Glück in einem Wohnhaus noch Licht, da habe ich stumm geschellt und habe dann gesagt, also dann kann ich mich noch gut erinnern, Hilfe, Hilfe, ich bin überfallen worden. Naja, und die Bewohner haben dann den Krankenwagen und die Polizei gerufen. Die Täter hatten sich nicht damit begnügt, ihr Opfer niederzuschlagen und zu berauben. Wie der Abdruck einer Turnschuhsohle in Burkhard D.'s Gesicht verriet, hatten sie dem wehrlos am Boden Liegenden auch noch gegen den Kopf getreten. Die schlimmen Folgen für den Überfallenen? Ich hatte einen Schädelbruch, Jochbeinbruch, Kiefernbruch, alle Zähne ausgeschlagen. Und in Münze hat man dann ziemlich zügig festgestellt, dass ich auch mein linkes Augenlicht verloren habe. Weil Burkhard D. so schwer verletzt war, hatten ihn die Ärzte des Krankenhauses in eine Fachklinik nach Münster verlegt. Dort wurde er in den folgenden Wochen zwar körperlich einigermaßen wiederhergestellt, aber der Schock über das Erlittene saß tief. Eine Traumatherapie war in seiner Heimatstadt so schnell nicht zu organisieren. Der alleinlebende Mann zog sich von Verwandten und Freunden zurück. Er verfiel in eine Depression und bekam Angstzustände mit Magen- und Darmkrämpfen, wenn er aus dem Haus musste. Ich musste ja zumindest zum Arzt und ein bisschen einkaufen. Und ich musste also immer an diesem Tatort vorbei. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Und das ist mir wirklich schwer gefallen. Also ich sag mal, die ersten Monate, wenn nicht vielleicht das erste anderthalb Jahr, habe ich also 7, 8 Anläufe genommen mit Stopp in der Toilette sozusagen und habe dann zumindest Brot, ein bisschen was zu essen und zum Arzt. Ne? Dann kam mir nachher Frühjahr und Sommer, ich habe also abends die Tür immer abgeschlossen, was ich sonst nie gemacht habe, und die Fenster blieben auch zu grundsätzlich, weil ich immer ein ungutes Gefühl hatte. Zuerst nach dem Grauen überleben lernen, Misstrauen lernen, die Zähne zusammenbeißen lernen, sich verschließen lernen, nichts mehr davon wissen wollen lernen, durchhalten und kämpfen lernen. Ein Opfer ist immer jemand, der im Augenblick sich erstmal in einer ganz schwachen Position fühlt. Jörg Beck von der Opferschutzorganisation Weißer Ring weiß, wie geschockt und verunsichert Menschen sind, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, von dem sie zumeist nie im Leben angenommen hatten, dass es sie mal betreffen könnte. Umso wichtiger, dass sie nach der Tat aufgefangen werden. Wir führen immer ein Eingangsgespräch und lassen die Opfer erstmal erzählen. Allein schon, dass jemand zuhört und sie ernst nimmt und Zeit mitbringt und dann hinterher sagt, also wir sehen das Problem so, wir können Ihnen da helfen, wir können Ihnen da helfen, wir können Ihnen da helfen, verschiedene Wege und Möglichkeiten aufzeigt, nur aufzeigen, entscheiden, ob sie es tun wollen, müssen die Opfer selber. Aber dass sie spüren, es ist jemand da, der den Opfern hilft, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Burkhard D. wurde von der Opferschutzbeauftragten der Kripo auf den Weißen Ring aufmerksam gemacht. Dessen Hilfe war dem Westfalen willkommen, denn durch den Überfall hatte er seine Arbeit verloren und die Kosten für Zahnersatz, neue Brille und notwendige Medikamente überstiegen bereits seine schmalen Ersparnisse. Das Wichtigste war halt, den Antrag zu stellen nach dem Opferentschädigungsgesetz beim Landschaftsverband. Und das haben die dann mit mir auch gemacht. Das Opferentschädigungsgesetz basiert auf dem Gedanken, dass der Staat seine Bürger ja eigentlich vor Gewaltakten schützen muss. Da das natürlich nicht in jedem Fall gelingen kann, steht er dafür aber in der Pflicht, wenigstens die gesundheitlichen Folgen finanziell abzufedern. Das heißt also, derjenige, dem die Brille zerschlagen wird oder der einen Kieferbruch erleidet, der dadurch eine Zahnbehandlung machen muss, der hat, wenn die Tat bewiesen ist, Anspruch auf entsprechende ärztliche Versorgung, auf entsprechende finanzielle Leistung, auf entsprechende unter Umständen Krankengymnastik, was eben erforderlich ist zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Und ist die Gesundheit nicht mehr wiederherstellbar oder wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechend ist, wird eine entsprechende Rente bezahlt. Der Vorteil der staatlichen Hilfe gegenüber den Kassenleistungen: jedwede Zuzahlung seitens des Geschädigten entfällt und der Anspruch auf Hilfe gilt so lange, wie sie nötig ist. Oft würden die Opfer von diesem Angebot des Staates erst durch den Weißen Ring erfahren, bemängelt Jörg Beck. Der Vorsitzende der Hilfsorganisation im Rheinland ist aber auch unzufrieden, weil so viele Anträge auf Opferentschädigung abschlägig beschieden werden. Nur gut 10% der Gewaltopfer stellen überhaupt einen Antrag und von diesen lehnen die Ämter noch einmal mehr als 40% ab. Auch Burkhard D. wollte man die staatliche Opferfürsorge vorenthalten. Obwohl die Tat als bewiesen galt und die Täter bereits einige Monate nach dem Überfall rechtskräftig verurteilt waren, ließ man sich beim Landschaftsverband Westfalen insgesamt 1,5 Jahre Zeit, bis man ihm seinen Bescheid schickte. Eine Ablehnung. Die haben das damit begründet, ich sag mal das ganz einfach mit meinen Worten, da ich links sowieso schon kurzsichtig war, hätte es ja sein können, dass ich das Augenlicht auch verliere. Und diese psychosomatischen Folgen, ich bin nach 25 Ehejahren geschieden worden und in dieser Trennung und Scheidungsphase war ich 6 Wochen in einer Klinik, um so ein bisschen zu mir zu kommen, ein bisschen Ruhe zu finden. Und da hat man zum Beispiel auch gesagt, da gibt es schon einen Vorschaden und hat das rangezogen, um das sozusagen abzulehnen. Also da war in der Vergangenheit eh schon was. Ne? Und deswegen ist dieser Raubüberfall, der kommt zwar jetzt oben drauf, aber ist nicht so gravierend, sage ich mal. Das ist die Begründung gewesen. Statt tröstlicher Unterstützung ein Schlag ins Gesicht. Nach dem Schreiben des Landschaftsverbandes habe er sich ein zweites Mal als Opfer gefühlt, sagt Burkhard D. Zum Glück blieb der Weiße Ring an seiner Seite. Gemeinsam drohte man dem Landschaftsverband eine Klage an. Und mit Einreichung der Klage hat der Landschaftsverband dann geschrieben, ja, wir haben uns die Akten nochmal angesehen, wir erkennen sie jetzt als Opfer an. Nach einer Straftat gilt das öffentliche Interesse meist nur dem Tatgeschehen, der Person des Täters, seiner Verfolgung und Verurteilung. An das betroffene Opfer und seine Situation nach der Tat wird immer noch viel zu wenig gedacht. Hier setzt der Weiße Ring mit seinen Hilfen an. In den 36 Jahren seines Bestehens hat der Weiße Ring erreicht, dass Kriminalitätsopfer nicht mehr nur als Zeugen und Beweismittel Beachtung finden, sondern als Beteiligte, die mitunter lange unter den Tatfolgen leiden. Ihre rechtliche Position hat sich langsam aber stetig verbessert. Opfer heute haben zum Beispiel festgelegte Informations- und Beteiligungsrechte in einem Strafverfahren. Sie können dort schon Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadensersatz geltend machen. Und für besonders schwer betroffene Geschädigte gibt es vom Staat bezahlte Opferanwälte. Die Engagierten vom Weißen Ring wollen aber mehr und setzen sich für eine Ausweitung der Opferrechte ein. Rund 3000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bundesweit leisten Verbrechensopfern außerdem menschlichen Beistand. Sie hören ihnen zu, informieren sie über ihre Rechte und begleiten sie bei Bedarf zu Anwälten, Gerichten oder der Polizei. In vielen Fällen hilft der Weiße Ring auch finanziell. Um Betroffene zu ermutigen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, hat der Verband zum diesjährigen Tag der Kriminalitätsopfer das Motto gewählt: Sei stark, hol dir Hilfe. Viele Opfer ziehen sich zurück, schließen sich von der Außenwelt ab, weil niemand hören will, schämen sich, fürchten den Spott anderer Leute. Ach, was warst du doch für ein Dummerchen, da fällt man doch nicht drauf rein. Und diese Leute wollen wir mit diesem Spruch aus der Ecke herausholen. Sei stark, hol dir Hilfe. Es gibt Hilfsmöglichkeit. Nur man muss den Mut haben, man muss das Selbstbewusstsein haben und man muss hingehen zum Weißen Ring oder zu anderen Opferorganisationen, die es ja auch gibt, und dort sagen, ich bin Opfer einer Straftat geworden, wie kann mir geholfen werden? Dann, vielleicht weil dein Hartsein dich langsam zu töten beginnt, dem Leiden einen Namen geben. Das Schweigen brechen, dem Schrei erlauben, das Herz zu verbrennen und die Welt in Asche versinken zu lassen. Das war Missbrauch vom eigenen Vater, häusliche Gewalt, ja, im Kindesalter. Das fing an, da war ich so zwischen, als ich 8 war, und dann ging das weiter. Es hat geendet, als ich so 14, fast 15 war, als ich dann von zu Hause weggelaufen bin. Leonie S. hat ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen, um über das an ihr begangene Verbrechen zu sprechen. 7 Jahre lang hatte sie gelitten, ohne dass in der Familie jemand etwas merkte oder merken wollte. Um Außenstehende einzuweihen, fehlte dem Mädchen damals der Mut. Hab mich geschämt. Hab mich einfach geschämt. Ich habe das damals meiner Großmutter erzählt, aber man hat mir das ja einfach nicht geglaubt. Und dann habe ich mich geschämt, weil ich dachte, man glaubt mir sowieso nicht. Dann habe ich das mit mir rumgetragen, habe das dann halt mit Drogen versucht wegzuputschen, als ich von zu Hause weggelaufen bin. Dann hatte ich meinen Freundeskreis, bin dann abgerutscht. Aber dann habe ich das so ein bisschen verdrängt, diese Sachen. Erst als sie jetzt, 20 Jahre später, einen Partner fand, in dessen Elternhaus sie sich herzlich und liebevoll aufgenommen fühlte, brach die junge Frau ihr Schweigen. Man muss was sagen, weil das ein Leben lang hinterher rennt sonst. Das lässt einem sonst keine Ruhe, auch wenn man denkt, man hat's vergessen oder verdrängt oder irgendwas, das kommt zurück. Es kommt zurück. Leonie S. suchte sich einen Psychotherapeuten. Und ermutigt durch ihren Freund und seine Eltern, entschloss sie sich, ihren Vater, den Täter, anzuzeigen und beim Weißen Ring um Unterstützung zu bitten. So hat die junge Frau nun Haldis Hünding-Kiefer an ihrer Seite, die sich seit 6 Jahren in der Wuppertaler Ortsgruppe für Kriminalitätsopfer engagiert. Frau S. hatte mich angerufen, wir haben einen Termin gemacht, dann habe ich sie besucht, den Antrag aufgenommen, ihr den Vorschlag gemacht, eine Verbindung zur Polizei herzustellen, habe am nächsten Morgen direkt einen Termin mit der Polizei vereinbart, den wir dann gemeinsam wahrgenommen haben. Sie wollte da nicht alleine hingehen, Anzeige erstatten. Es hat ihr also gut getan, erstmal überhaupt darüber zu sprechen, mit einer ihr fremden Person. Dann hat es ihr gut getan, bei der Polizei darüber zu sprechen. Ich habe ihr dann die Hand gehalten, das hat ein bisschen geholfen. Auch jetzt, als die beiden Frauen sich am Küchentisch in Haldis Hünding-Kiefers Wohnung gegenüber sitzen, wandert die Hand der Helferin immer wieder herüber zu Leonie S. Durch die Anzeige bei der Polizei sind bei dem Missbrauchsopfer die Gefühle von damals wach geworden. Sie schlafe schlecht, schrecke bei jedem Türknarren hoch, erzählt Leonie S. Trotzdem ist sie entschlossen, das Strafverfahren gegen ihren Vater durchzuziehen. Ich möchte, dass derjenige bestraft wird, der mir das angetan hat. Man kann diese Menschen dann nicht irgendwie auf freiem Fuß lassen, die schön leben lassen, und er hat mir mein Leben damit versaut. Er hat mir mein Leben damit versaut. Meine Kindheit, die ich nicht hatte, bis zur Jugend, und danach hatte ich ja dann so den Abrutsch, ich hatte kein Leben. Als Opfer eines sexuellen Missbrauchs hat Leonie S. das Recht, in dem Prozess als Nebenklägerin aufzutreten. Das will sie auch tun, denn nur so kann sie dort Einfluss nehmen, etwa Fragen stellen, Zeugen vorladen lassen und eine Art Schlussplädoyer halten. Natürlich wird sie sich dabei von einem Anwalt unterstützen lassen, aber auch auf Haldis Hünding-Kiefer kann sie weiter zählen. Wann immer sie mich braucht, klar, bin ich dann für sie da. Wenn ich nochmal mit zur Polizei gehen soll, wenn es zum Prozess kommt und sie nicht gerne alleine Aussagen machen möchte, dann kann ich auch mit ihr gehen, auch zum Gericht. Denn bei einem Prozess wird sie dem Täter wieder begegnen. Das ist nochmal ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und das kann man dann so ein bisschen abfedern, wenn man jemanden bei sich hat, dem man vertraut. Nicht zu nah, aber der einem glaubt. Vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, dass den Menschen geglaubt wird. Deshalb ist das auch wichtig, mit dem OEG, Opferentschädigungsgesetz, den Antrag zu stellen, dass es anerkannt wird, was einem passiert ist. Ob es wohl gelingen wird, das Verbrechen von einst glaubhaft zu machen und im Prozess wie auch bei der Opferentschädigung Recht zu bekommen? Das wäre für Leonie S. wohl ein Meilenstein auf dem Weg zur Bewältigung dessen, was ihr Vater ihr einst angetan hat. Auch Burkhard D. bemüht sich, 3 Jahre nach dem Raubüberfall aus dem langen Schatten des an ihm verübten Verbrechens zu treten. Ganz einfach ist das nicht, denn noch dauert der Streit um das Schmerzensgeld an, das er von den Tätern beansprucht. Und auch mit dem Landschaftsverband ist er sich noch nicht einig. Hat der doch den Grad von Burkhard D.'s Behinderung auf unter 30% herabgestuft, sodass er ihm die kleine Rente nicht mehr zahlen muss. Immerhin konnte Burkhard D. auf Kosten des Landschaftsverbandes umziehen. Das hat für mich den Hintergrund, dass ich jetzt versuche, langsam wieder kleine Schritte ins Leben zurückzumachen. Also neues Umfeld, neue Stadt, eventuell arbeitsmäßig auch. So ganz allmählich diese Sache hinter mir zu lassen. Und dann leben lernen, hoffen lernen, lächeln lernen, berühren und berührt werden lernen, vertrauen lernen, lieben lernen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.